Kundgabe 5584. Empfangen durch Bertha Dudder am 23.01.1953. Erlösung irrender Seelen ist die Arbeit der Knechte im Weinberg. Mit großem Eifer sollet ihr euch an der Erlösung irrender Seelen betätigen. Die Not ist groß, und die Seelen brauchen euch, denn sie finden allein nicht den Weg zu mir. Immer werden euch Menschen in den Weg geführt, die ohne Glauben sind und in den Tag hineinleben, ohne daran zu denken, dass sie eine Aufgabe auf Erden zu erfüllen haben. Diesen Menschen Aufschluss zu geben über ihre Erdenlebensaufgabe, sie liebevoll hinzuweisen auf ihren Schöpfer und Vater von Ewigkeit, vor dem sie sich dereinst zu verantworten haben, ihnen mich als liebevoll und barmherzig, aber auch gerecht hinzustellen und sie so zum Glauben zu führen. Das ist eure Arbeit, die ihr verrichten sollet. Wollet ihr mir dienen als Knechte in meinem Weinberg? Was ihr also tuet, um diese Menschen zum Wissen zu führen, ist recht vor meinen Augen und wird als Erlösungsarbeit bewertet. Eine solche Erlösearbeit kann jeder Mensch leisten, der an mich glaubt und mir dienen will, indem er seinen eigenen Glauben auf den Mitmenschen zu übertragen sucht, wodurch schon die größte geistige Not gebannt ist, die im krassen Unglauben besteht. So ihr aber mehr tun wollet für mich und mein Reich, so sollet ihr den Menschen in meinem Namen das Evangelium verkünden, zwar dann, wenn ihr den Auftrag empfanget von mir selbst. Und dieser Auftrag wird dann an euch ergehen, wenn ihr die Fähigkeit besitzet, zu lehren in meinem Namen. Denn das Evangelium verkünden heißt, die Menschen einführen in die Wahrheit. Ihnen ein geistiges Wissen zu vermitteln, das völlig der Wahrheit entspricht, und das ihr darum erst dann selbst besitzet, so ihr von mir selbst belehret werdet. Empfindet ihr nun in euch ein Drängen, den Mitmenschen, mich zu verkünden, nur um ihren Seelen zu verhelfen zur Glückseligkeit, so ist auch dieses Drängen ein sanftes Zeichen von mir, ein euch an den Platz stellen, wo ihr erfolgreich an den Seelen eurer Mitmenschen wirken könnet. Dann redet ohne Scheu, wie es euch in den Sinn kommet, denn dann seid ihr getrieben von meinem Geist, und dann sind die Worte euch in den Mund gelegt. Dann könnet ihr nur so reden, wie es mir wohlgefällig ist, und dann werden eure Worte auch ihren Eindruck nicht verfehlen, weil euch der Liebegeist drängt, der sich äußern will durch euch. Und dann leistet ihr Erlösungsarbeit. Denn alle Menschen, die von euch die Lehren angenommen und danach tätig sind, machen sich frei aus ihren Fesseln. Sie glauben und finden nun auch den rechten Weg zu mir. Alles, was ihr den Mitmenschen erweiset im Liebewillen, wirkt sich an ihnen segensreich aus. Und seid ihr nun selbst vom Liebegeist erfasst, so wird all euer Beginnen ein Ausstrahlen von Liebe sein, die als Kraft weiterwirket, also denen wieder geistigen Vorteil einträgt, denen ihr eure Liebe zuwendet. Wer nun aufgeschlossenen Sinnes ist, der erkennt um sich überall die Not, geistig und auch irdisch, und es drängt ihn der Wille, dort zu helfen, weil er es auch erkennt, warum diese Menschen in der Not sind, weil er erkennt, dass es der Unglaube ist, der ihnen ihre irdische Not eingetragen hat. Er will ihnen einen Hoffnungsstrahl bringen. Er will sie einführen in etwas ihnen bisher Unbekanntes, weil ich selbst ihnen nahegebracht werde als ein Wesen, das höchst vollkommen, liebevoll, weise und mächtig ist. Und so wie ihr euch dies angelegen sein lasset, mich den Mitmenschen nahezubringen, ihnen zum Glauben an mich zu verhelfen, seid ihr erlösend tätig und treue Arbeiter in meinem Weinberg, denen ich ein immer größeres Arbeitsfeld zuweisen will, weil die Not groß ist und noch viel Arbeit geleistet werden soll bis zum Ende. Denn die Menschen haben ihren Glauben verloren. Sie leben in der Welt und auch ihre Seelen haben sich in der Welt verankert, dass es großer Mühe bedarf, sie zu befreien und ihnen den Weg zu zeigen, der in ihre wahre Heimat führt und den sie beschreiten müssen, um selig zu werden. Amen.